Andere Heimtücke ließ nicht auf sich warten. Mein Haus auf der Ludwigshöhe glich gleich vom 10.11. ab einer belagerten Burg. Polizisten umstanden es in der Ferne und beobachteten die Deutschen, die zu mir wollten. Fragten sie aus und nahmen ihnen Briefe, aber auch Geld ab, das mir zur Unterstützung der Verwundeten und Hinterbliebenen des 9. November zugestellt wurde. Das schlossen, um mit Herrn von Karl zu sprechen, meine unsterblichen Feldherrenverdienste nicht aus. So hatte mir für jenen Zweck eine bekannte Dame aus Bayreuth 100 Dollars senden wollen. Ein Polizist nahm sie dem Boten ab, wie ich viel später erfuhr. Als die Dame in ihrer Angelegenheit bald darauf New York besuchte, wurde sie von den dortigen Kreisen, in denen sie zu tun hatte, ablehnend empfangen. Sie habe die völkische Bewegung unterstützt. So arbeiten die überstaatlichen Mächte zusammen. Ein weiterer, besonders viel Zeit in Anspruch nehmender Fall trat Anfang Januar 1924 ein. Es hatte naturgemäß der Wortbruch der Herren von Kahr, von Lossow und von Seisser in der Nacht vom 8. zum 9.11.1923 großes Aufsehen erregt. Ich habe damals nicht daran gezweifelt, dass die drei Herren mehr oder weniger von Kronprinz Ruprecht oder Kardinal Faulhaber oder von dessen Umgebung beeinflusst handelten. Es waren ja auch Offizierverbände für den Generalstaatskommissar unter Berufung auf Kronprinz Ruprecht eingetreten und die Stellung des Kardinals Faulhaber war eine ausschlaggebende für die Entschließung bayerischer Politiker. Ich hatte den Interviewer darum rein sachlich in eigenem guten Glauben und auch in gutem Glauben an die nicht beanstandeten Ausführungen der stets gut unterrichteten Prager Zeitung Bohemia aufmerksam gemacht und ausgeführt. Die Bohemia sagt, dass Karl das Wort gebrochen hatte auf Zureden von Faulhaber und Kronprinz Ruprecht. Bezüglich der Haltung des Kardinals Faulhaber führte der Volksruf am 29.12. Folge 32 aus, dass die damaligen Stadträte der römischen Bayerischen Volkspartei Rauch und Scharnagel Urheber des Erlasses gegen den Preußen Ludendorff gewesen wären. Herr Rauch hätte sich um 1.15 Uhr nachts ins erzbischöfliche Palais begeben, um den Kardinal zu sprechen, was er auch erreichte. Ist auch über den Inhalt dieser Besprechung tiefstes Nachtdunkel gebreitet, so kann doch immerhin mit Recht festgestellt werden, dass der Erzbischof die Herausgabe des gemeinen Pamphlets gegen Deutschlands größten General nicht verhindert hat. Damit ist die Stellungnahme Faulhabers auch in diesen, wie in so vielen anderen Punkten klar genug aufgedeckt. Es ist tief betrüblich für den deutschen Katholiken, der sich so in einen bitteren Zwiespalt versetzt sieht, will er nicht geduldig die Tatsache hinnehmen, dass hohe Geistliche seiner Kirche ihr Amt zu politischen Quertreibereien gegen die besten Männer des Vaterlandes missbrauchen. Das war bald nach dem 9.11.1923 geschehen. Vielleicht war dieses Interview auch der Anlass zu dem Schreiben des Generalstaatskommissars von Kahr vom 24.11.1923 gewesen. Anfang Januar 1924 erhielt ich nun von einem Münchner Rechtsanwalt im Namen eines bayerischen Generals ein Schreiben, dass Kronprinz Ruprecht sich durch meine Äußerungen beleidigt fühlte. Das war für mich grotesk. Der Wortbruch konnte nicht einmal eine schlimme Tat sein, mit der in Zusammenhang gebracht zu werden ehrenrührig sei, das andere Mal eine solche, deren Begehr geschützt werden müsse. Ich wies auf jenes Schreiben der bayerischen Offiziere vom 9.11. und auch auf anderes hin, da Kronprinz Ruprecht dem Generalfeldmarschall von Hindenburg gegenüber unerhörte Verdächtigungen meiner Person ausgesprochen hatte. Der Hass gegen den Preußen Ludendorff saß in der Umgebung des Kronprinzen fest. Ihm und seiner Umgebung, die ich schon allmächtig wähnte, waren durch den 9.11.1923 allerdings recht viele Erwartungen zerschlagen worden. Gerade durch diese Angelegenheit, auf die ich später noch einmal zurückkommen muss, war mir klar geworden, mit welchen unmöglichen Mitteln ich bekämpft werden sollte und wie es bestrebt wurde, zwischen mir und den Offiziersverbänden eine tiefe Kluft aufzureißen. In der großen Arbeit, die ich in jenen Tagen zu leisten hatte, war für mich der von Kronprinz Ruprecht vom Zaum gebrochene Streit recht störend. Meine Wege führten mich sehr häufig nach München. Ich war ja sozusagen Verbindungsmann zwischen den Rechtsbeiständen der Angeklagten bei Erforschung der Zusammenhänge, die dem Handeln der Herren von Kahr, von Lossow und von Seisser zugrunde lagen. Wie weit es mir gelang, sie aufzudecken, habe ich angegeben. Auch die sogenannten militärischen Vorbereitungen waren schon weit gediehen. Die Hochverräter waren die genannten drei Herren und ihre Hinterleute. Aber sie hatten die Staatsgewalt in Händen, ihre Verschwörung war mit dem Justizminister gemacht. Sie waren also für das Gericht unfassbar. Sein Amt als Generalstaatskommissar legte Herr von Kahr übrigens am 18.02.1924 nieder. Gleichzeitig schied General von Lossow aus seinem Dienst. Die Kapitulation von München vor Berlin war vollzogen. Ich bewegte mich bei meinen Gängen frei in den Straßen von München und sah mit Staunen das Haus des Generalstaatskommissars von Kahr mit Stacheldraht geschützt. Ich besuchte auch in der chirurgischen Klinik die Verwundeten, mit vielen völkischen Volksgeschwistern sprach ich, ohne dabei gegen die Sicherheit des Staates zu verstoßen.